Menschen sterben, noch vermehrt an Krebs erkranken. Das jedenfalls ist die Einschätzung der Vereinten Nationen. In einer ersten umfassenden Untersuchung heißt es demnach, die Katastrophe vom März 2011 habe keine direkten Gesundheitsfolgen. Steuern die USA ihre umstrittenen Drohnenangriffe in Somalia von Deutschland aus? Nach Medienberichten sollen sowohl das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte in Stuttgart als auch der Luftwaffenstützpunkt Ramstein an den Angriffen beteiligt sein. Die Bundesregierung hat erklärt, nichts darüber zu wissen. Der Missbrauchsskandal bei der BBC weitet sich aus. Nach Angaben der Ermittlungsbehörden werden 20 frühere oder aktuelle Mitarbeiter der britischen Rundfunkanstalt verdächtigt, sexuelle Straftaten gegen Minderjährige begangen zu haben. Teilweise reichten die Vorwürfe Jahrzehnte zurück. Erst im vergangenen Jahr war die Affäre um den früheren Star-Moderator Jimmy Savile bekannt geworden. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Persönlicher ist besser. Jetzt die neuesten Modelle probefahren. Besser unterwegs mit Ihrem Volvo Autohaus Neurohr in Offenburg. Guten Abend, liebe Autofahrer. Keine Staus in der Region. Blitzer noch zwischen Bühldorf und Offenburg bei der Bushaltestelle. Und Stefan aus Oberkirch möchte sich heute Abend noch den Klugscheiß-Award verdienen. Stefan? Ja, Klugscheißer-Award nicht, aber das Lied, der Ultimate von The Immortals, ist genau 34 Jahre alt, 1979 erschienen. Was haben wir behauptet? 25 Jahre. Ja, das ist so. Weißt du, Charlie 2000 sagt auch immer, er ist 42. In Wirklichkeit ist er schon 45. Ach so, dann kommt 10 Jahre. Ja, siehst du? Hit Radio A, einfach näher dran. Also alle mal hier hören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Wurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt. Das ist Schwamm. Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Move your body.

Ja, lach schon mal, ich habe noch einiges vor hier heute. Meine Hauptaufgabe ist ja, den Sommer reinzwingen. Mal schauen, wie das geht. Das ist Party. Das macht Spaß. Schalten Sie Ihr Radio auf Hitradio Ohr. Größer, besser, packender. Can you feel the bass? Einfach näher ran. Oh ja, klasse. Wahnsinn. Break your limits. Check this out. How y'all feel out there? Oh yeah. Check this out. 1, 2, 3. In the place to be, as it is plain to see. He is DJ Run, and I am DMC. Funky Fresh for 1983. DJ Jam Master J. Inside the place with all the bass. He leaves without a trace. And he came here tonight to get on your case. And we are the crush grooving, the body moving, the record making, and the record breaking. And it goes a little something like this. Jam Master Day. Run DMC and Jam Master Day. Run DMC and Jam Master Day. this out. Check this out. Ja, Haram Dempsey. Spezial. Oh, mein Albtraum. So früh ist er heute dran. Was ist heute los? Wir sind hier! Ja, ich seh's. Was ist los? Jetzt kann die Post abgehen! Mamma mia, Erl. Das ist ja sagenhaft. Jeder möchte es. Das halte ich im Kopf nicht auf. Radio Ohr. Was für ein Albtraum. Oh, Mann. Moving, the record making, and the record breaking, and it goes. goes a little something like this. Sagt ihr dazu Nachtschwärmer? Macklemore. Spezial. Am Freitagabend. Wir haben 19.37 Uhr und da er schon da ist. Erl, komm, mach mal ein bisschen Werbung für mich. Kündig mich mal an. Charlie, 5000. Hey, Erl, sag's richtig. Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, das reicht mir schon. Und ihr kennt ja euren Al Bundy. Und ihr kennt mich alle. Das ist ein Fanclub. Ha? Ja. Total krank. Give me a big beat. Sie werden es nicht glauben. Größer, besser, packender. We'll be right back. dust up so rough it caused his head rush like whoa. Give it to me, bring it here. Don't stop, girl, shake it here, shake it there. Let money mark it off your lips, yeah. We off the chain for the whole year. So if you look good with a big old butt, live in your own crib, make your own bucks. Hit me up, TreyPlus.com, and tell me where you from, Smoke out, choke out, we getting off the chain like we just broke out. You don't know about me, J-Dot. When I come through, all the haters get hot. Cause I got more holes, more gang, more cheese in the bank, more rain. My dogs on dubs, yours ain't. My dogs do whatever, yours ain't. Cause we them niggas, that's gon' make you get up out your seat, man. You get up out your seat, man. Ja, 1941, willkommen am Freitag. Und total, das stimmt. Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Down, and I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Go home to Bel Air! In West Philadelphia, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel Air." Day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, I might as well kick it. First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel Air living like? This might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they should send this cool cat? I don't think so. I see when I get there. I hope it's prepared for the Prince of Bel Air. The dude looked like a cop standing there with my name out. I ain't trying to get arrested yet, I just got here. I sprang with the quickness like lightning disappeared. I whistled for a cab and when it came near, the license plate was crashing and a dice in the mirror. If anything, I could say that this cab was rare, but I thought, man, forget it. Yo, home to Bel Air! I pulled up to the house about 7 or 8 and I yelled to the cabbie, yo, home, smell you later! My kingdom, I was finally there to sit on my throne as the Prince of Bel Air. Overtime. I get

Bad, Wasser, Wärme in Gengenbach. Schmidt-bww.de. Manchmal brauche ich einfach was anderes. Etwas, was ich vorher noch nicht hatte. Das kann dann gerne mal rot sein, blond, schwarz oder auch exotisch. Und deshalb empfehle ich allen, die mal was anderes wollen, den FKK-Club Lancelot. Der beste Erotik-Club der Region. In Offenburg-Elgersweier Industriestraße. fkk-lancelot.com. FKK-Club Lancelot. Marques sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Da geht's wieder rund. Ability. Wir feiern, weil wir es können. Die Abi-Party der Anne Frank-Schule Rastatt. Bier und Sekt im Angebot bis 24 Uhr. Und morgen Samstag ist der Tag der Tage. Der Day-to-Day Durstlöscher. Der Techno-Event im Codex. Diesmal mit Ahmed Sendil, Südpunkt und den Durstlöscher-DJs Johnny Salping, Gittis, Kilian Hüsam, Modio, Alexander Zirkel, PA und Jakob Dudek. Online Long Eintritt nur 8 Euro. Codex Club in Aachen. Einlass ab 18, morgen Samstag. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that. Dann werden wir schon dabei sein, Nachtschwimmer. Heute in einer Woche ist im Codex die Moustache-Party. Moustache. Moustache ist die französische Bezeichnung für einen Schnurrbart. Und die Abi-Party vom GWS und HLA Bühl. Jeder mit Moustache, also mit Bart, bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Jeder mit Moustache und Nerdbrille bekommt 15 Euro Freiverzehr. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Alle Moustache-Bärte zählen. Kleine, große, gemalte, als Kette auf dem T-Shirt geschminkt. Einfach alles, was einen Bart hat. Das ist heute in einer Woche Moustache Party. Wulubu. Samstag, 8. Juni, Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt im Codex. Spezials. Sexy Gogos Boys tanzen für euch. Erotische Mainstrip-Show der extra Klasse. Living Tables, Candy Boys. Also, Ladies, ihr wisst Bescheid. Dann gibt's den neuen Donnerstag. Der ist ganz neu. Nerds Gone Wild, We Freak Out. Spezial. 10 Euro Freiverzehr für alle Schüler und Studenten mit dem Studentenausweis oder die neue School Card. Bis 24 Uhr. 1 Euro Shooter Bar im Obergeschoss. 3 Wodka Energy, 4 Euro die ganze Nacht. Smirnoff 20 Euro. Bis 24 Uhr. Eintritt nur 5 Euro, Freikarten gültig. Ja! Yeah. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only charity. So, nach schon mal wie letzte Woche angekündigt. Wow! Charlie 2000 ist heute mit DJ Andy in Rastatt-Niederbühl in der Festhalle. Direkt an der Murgbrücke, Autobahnausfahrt Rastatt-Nord, wer von Süden kommt, Einlass 20 Uhr. Und wir hatten ja ausgemacht, Andy und ich, dass wir den Sommer reinzwingen. Das sind also Palmen, da gibt's Cocktails. Wir zwingen den Sommer rein, das ganz klar. Und schalten wir nachher mal hin zu denen, was da mal so abgeht. Come along and see the people rocking and chiming about.

läuft ja eine Wahnsinnsparty. Wahnsinn auf Sendung. Die Stiftung Blasentest hat entschieden, diese Sendung macht glücklich. David Guetta und noch ein paar andere. Kurz nach 20 Uhr. Das ist das Warm-up für das Wochenende hier. Ich glaube, die Bandys, die haben getrunken, die waren irgendwo feiern. L, ne? Komm, gesteh's. Irgendwie stinkt mir das gewaltig. Ja, wieso? Was ist denn los? Komm, wir machen Sex. Umgekehrt, haben wir das nicht letzten Monat gemacht? Ja, aber lass es uns zu Ende bringen. Oh, das wird was wieder werden, ne? Haltet euch ja zurück. Komm, wir tun's hier. Was denn? Hier im Studio? Ich glaube, ich spinne, ja? Party! Wanna hear it right now? We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I miss the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the light till it's over, out of our minds. Someone had to draw a line. We'll be coming back.

Codex Club in Aachen. So ist es. Connection complete. Connection complete. Samstag, 8. Juni, morgen in einer Woche, Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Spezial, Sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Erotische Mensch-Trip, Shows der Extraklasse. Living Tables, Candy Boys. Also ein Abend für die Frauen. Eins haben wir noch, der neue Donnerstag im Codex. Nerds Gone Wild, We Freak Out. Ganz neu, Spezials. 10 Euro Freiverzehr, alle mit Schüler- und Studentenausweis. Oder die neue Schulcard bis 24 Uhr. 1 Euro Shooterbar im Obergeschoss. 3 Wodka Energy, nur 4 Euro die ganze Nacht. Smirnoff, eine Flasche, nur 20 Euro bis 24 Uhr. Unter codex-club.de. Wow. Genau. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Ja, so ist es. Codex Club in Aachen. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killer. Hey guys! Das muss ich noch loswerden. Heute Abend! Ist Charlie 2000. Nach der Sendung bin ich da. Mit DJ Andy in Rastatt Niederbühl in der Festhalle. Einlass 20 Uhr. Das ist direkt an der Murgbrücke, von wer von Süden kommt. Autobahn Rastatt Nord Richtung Niederbühl soll sich halten. Okay, wir zwingen den Sommer herbei, das haben wir ja ausgemacht letzte Woche mit dem Andi, der war ja hier. Es sind Palmen als Deko aufgestellt. Es gibt Cocktails und heiße Songs. 80er, 90er und Neues. Und wir reden gleich nach der Sendung, fahre ich gleich dahin. Wir schalten auch mal kurz nachher rein. Dankeschön, ja. Hello, hit me. This is a test. It's serious. It's a dream. Ladies and gentlemen, put your hands together. Ladies and gentlemen, let the rhythm take you. Yeah, yeah, yeah. The rhythm. The music. The music. Music. Oh, I love stuff. Now, here comes the music. Are you ready? Okay, boys. Here we go. It's time. Time. Bada, bada, bada. Bidi, então fazer assim, ó. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere, bere. Bara, bara, bara, bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Ja, bara, bara, bara, bere, bere, der absolute Knaller. So, ich habe jetzt kurz zu einem Test, wir schalten später nochmal hin, zum Andi hingeschaltet nach Rastatt. Hallo Andi! Ja, servus Charlie! Ja, grüß dich, das klappt ja wunderbar. Klappt wunderbar. Hört man mich und dich hört man auch. Ja, ganz toll. Das war mal ein kleiner Test, später, wenn dann die Stimmung kocht, hoffe ich doch, dann schalten wir nochmal rein, ja? Genau, wenn die Stimmung kocht bei dem Wetter. Dann und du willst den Sommer auch reinbezwingen? Was machst du jetzt dann da? Ja, mit Palmen und mit Cocktails wollen wir den Sommer herzwingen. Und nächste Woche kommt er auch. Wir haben es geschafft. Ach, das ist ja wunderbar. Alles klar. Dann bis später. Tschüss, Charlie. Tschüss. Alles normal. Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Das haben wir wieder Spezial. David Guetta und R.E.M. Hey! Oh. That's me. This that new millennium spring love. With Stevie V, the originator. Pitbull, the innovator. It's for the spring breakers out there. In Cancun, Cabo, Rosarita Beach, Daytona Beach, Panama City. But it's dedicated to y'all. You know it is. Go ahead and enjoy them. Spring break, spring love. Genau, und das ist eben Stevie B, ganz neue Abmischung, Spring Love, super. Warum heiratet der Macho eine Jungfrau? Ganz einfach, er kann keine Kritik vertragen. Einen haben wir noch, ja. Kommt ein Cowboy in den Saloon mit 7 Pistolen. Wie heißt er? Das ist der Kanonenbill. Na, kommt ein Cowboy in den Saloon mit 2 Keulen. Ja, den nennt man den Keulenbill. Und dann kommt ein Cowboy in den Saloon mit 4 Armen, 4 Beinen, 3 Nasen und 4 Ohren. Wie heißt der? Ja, den nennt man den Tschernobyl. Hallo Tschernobyl. Das fängt wieder gut an, das Wochenende. Ja? Na, Tschernobyl. Hey. Okay, okay. Apropos sonnige Grüße. Andi, das können wir auch in aufnehmen. Aus Spanien kriege ich hier ein Mail. Die Yvonne. Ruhe, jetzt ist rein. Hey! You're listening to the world's famous radio. Das absolut bescheuerste, was man sich denken kann. Der Power ins Wochenende. Und total beknackt. Das ist toll. Da ist eine Therapie fällig. Der Pflichttermin heute Abend. Give it all to you. Don't you think that it is? The chip will kill your body. Safe to make a run. best part. Wir haben Freitag und hier ist der Power ins Wochenende und hier ist euer Charlie 2000. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ja, das wissen wir ja. Du bist der größte Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich. Hey, Nachtschwärmer, ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Das muss ich mir bieten lassen, Nachtschwärmer. Ja, halt dich ein bisschen zurück. Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und Action. Und grundlos gesteigert. Wir bringen sie dahin, wo die Action ist. Yeah, yeah, yeah, we'll be together. Schauen wir kurz in die Mails rein. Moin Moin, die Ostalb hört auch wieder zu. Gruß Susanne und René. Klammer Zickzack. Mehr Blondinenwitze werden gefordert. Ja, gut. Antoine. Oh, wie die Zeit vergeht, nach zweimal ist schon wieder Werbung. Da bin ich richtig froh, dass ich keine Nachrichten in der Sendung habe. Das ist natürlich noch weniger Zeit für euch, ja? Nein, nicht die Nachrichten. Ah. Schuhnachrichten. Ach komm, er auch. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ja, ja, wissen wir. Und das Tittenmagazin. Genau, ja. Wir hoffen sehr, dass im folgenden Werbeblock ein Hinweis auf die kräftigende Wirkung von Knoblauchpräparaten enthalten ist. Big City Beats World Music Dome. 100 DJs, 10 Floors. Der größte regensichere Open-Air-Dancefloor der Welt. Mit David Guetta, Tiesto, Axwell, Steve Aoki, Hardwell. Opening von Sven Veth. Big City Beats World Music Dome. Auf dem Rasen der Commerzbank Arena Frankfurt. 9. Juni. Tickets und Infos auf bigcitybeats.de. Spüre dein Herz klopfen. Bade in Adrenalin. Lebe dein Abenteuer. Zu Land, zu Wasser und zu Luft. Der Freizeitspaß für die ganze Familie. Abenteuer im Wald Kenzingen. www.abenteuer-im-wald.de. Fahr im Hitradio Ohr Partybus zum Big City Beats World Music Dome nach Frankfurt. David Guetta, Tiesto, Sven Veth und viele mehr. 9. Juni, Commerzbank Arena. Busfahrt, Ticket und Surprise jetzt sichern unter hitradioohr.de. Depression ist nicht lustig, aber Depression ist besser behandelbar, als Sie vielleicht denken. Je mehr Sie über die Krankheit Depression wissen, desto besser können Sie damit umgehen. Informieren Sie sich. Der zweite Patientenkongress Depression, 1. September, Gewandhaus Leipzig. Veranstaltet von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Moderiert von Ihrem Schirmherrn Harald Schmidt. Infos und Anmeldung unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Maximum Clubbing. Die Radio Club Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt.

Dann kommt Samstag, der 8. Juni, Mädelsabend. Alles, was es jetzt der Frau begehrt. Spettles, Sexy Go-Go Boys. Sexy Go-Go Boys. Tanzen für die Ladies. Erotische Manstrip-Shows. Living Tables, Candy Boys. Bewerten die Damen. Hey, super, ja. Codex Club in Aachen. Dann wäre der neue Donnerstag im Codex. Der ganz neue Donnerstag, Musik umgestellt und so weiter. We Freak Out heißt die Überschrift. Spezials, also 10 Euro frei für alle Schüler und mit Studentenausweis oder die neue School Card bis 24 Uhr. Also 10 Euro frei verzehren. Dann 1 Euro Shooter Bar im Obergeschoss. 3 Wodka Energy für 4 Euro die ganze Nacht. Die Flasche ist mir noch für 20 Euro bis 24 Uhr. Eintritt nur 5 Euro, Freikarten gültig. Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Ja, und dann nicht vergessen, heute Abend ist Charlie 2000 in Rastatt Niederbühl. Charlie gibt so leicht keine Ruhe. In der Festhalle. Er will Spaß. Beim Sportplatz. Er will einfach nur Spaß. Da ist übrigens kein Rauchverbot in der Halle. Und die Leute schreien Spaß. Ja, das kann man heutzutage werberelevant nennen. Ne? Ja, genau. Hey. Eiskalt lässt du meine Seele. Rastatt-Niederbühl, wenn ihr von Süden kommt, Rastatt-Nord Richtung raus, Autobahn, und dann Richtung Niederbühl. Und das ist zusammen mit DJ Andy. Der ist dort der Platzhirsch. In Rastatt. Und mit dem mache ich das zusammen. Und ich fahre gleich nach der Sendung hier los. einen der meistgespielten Songs überhaupt. Ne? Surfridu. Was für ein geiles Programm, ey! Wir bringen euch ein Programm voll auf eurer Wellenlänge. Oh, that's crazy! Da geht die Post ab. Schnallen Sie sich an. Action total. Toll, was? You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. Boah, der Burner! Rhythm effect, out to lose the inhibition. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you wouldn't believe how we bounce shit out. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up, they were chopping them down. Soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. Hey, yeah. But they fought with expert timing. There was funky Billy Jean and little Sammy Chung. He said, here comes the big boss. Let's get it on. We took the bow and made a stand. Das ist mal ein richtiges tierisch geiles Mashup nach Jammer. Jennifer Lopez, Pitbull, Flo Rida, David Guetta, Rihanna. Und der gute alte Carl Douglas mit Kung Fu Fighting. Aus den 70ern, glaub ich. Ah, jetzt ist die Tochter von meinem Freund Elba. Er kennt sie, die Kelly, die blonde, auf die hier bin ich ja ganz heiß. Die blonde Kelly. Sie kommt gerade rein. Wer ist der alte Kerl? Ich bin der Charlie. Alte Kerl, also bitte. Komm, stell mich mal vor, Kelly. Also, ich bin Kelly und das ist quasi Modo. Also wirklich, Elba. Das muss ich mir halt bieten lassen bei Bandis, ha? Let's go! Let's go, let's go, let's go! I'm the man that makes you clap your hands! Das Special am Freitagabend bei Hit Radio Ohr. Hello, hello, on your radio.

Was besser wird das Original, ha? Corona und so weiter, alles da drin. Hier heißt Nachtschwärmer Spezial. Da lacht das Herz, da ist der Blinder. Expert is ready for you. Macht Spaß? Ja, sehr! What a beautiful day. Und das Ganze hier nochmal, Freunde, es geht vorwärts. Hallo am Freitagabend, wir zwingen den Sommer rein, gnadenlos, aber erst gemeine Werbung. Jetzt kommt die Werbung! Wie bitte? Wie viel? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, jetzt das größte Kursprogramm der Region testen. Zum kleinsten Preis. Für nur 10,90 Euro pro Woche. Inklusive Milon Circle, Sauna und Getränke. Mach dich sommerfit.

Jeder mit Mustach bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Jeder mit Mustach und Nerdbrille bekommt 15 Euro Freiverzehr. Auch bis 24 Uhr. Alle Mustachbärte zählen. Große, kleine, gemalte. Infos unter codex-club.de. Codex Club. Also große, kleine, gemalte als Kette auf dem T-Shirt geschminkt. Einfach alles, was einen Bart hat. Haha, genau. Heute in einer Woche. Dann morgen in einer Woche, Samstag, 8. Juni, Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Specials, sexy Go-Go-Boys tanzen für euch. Exotische Men-Strip-Shows der Extraklasse. Living Tables, Leben des Männer-Früchte-Buffet. Die Candy Boys erhöhen euren Zuckergehalt, Ladies. Einlass auch für Männer, ja? Und dann ist da Codex Club in Aachen. Der neue Donnerstag. Nerds Gone Wild. We Freak Out. Neue Musikrichtungen. Und zwar Spezial. 10 Euro Freiverzehr für alle mit Schüler- und Studentenausweis. Oder der neuen School Card. Bis 24 Uhr. 1 Euro Shooterbar im Obergeschoss. 3 Vodka Energy. 4 Euro die ganze Nacht. Eine Flasche Smirnoff, 20 Euro bis 24 Uhr. Eintritt nur 5 Euro. Geht auf die Seite codex-club.de und informiert euch, Nachtschwärmer. Ja, heute Abend nach der Sendung fahre ich gleich hin. Und zwar bin ich da mit DJ Andy zusammen in Rastatt Niederbühl am Sportplatz in der Festhalle. Da ist auch kein Rauchverbot, Rauchen erlaubt. Einlass 20 Uhr. Das ist schon längst der Fall. Das ist direkt, wenn man von Süden kommt, Autobahnausfahrt Rastatt Nord Richtung Niederbühl. Nachher schalte ich mal hin. Mal hören, was dazu geht. Und da sind Palmen aufgebaut. Es gibt Cocktails. Wir haben ja ausgemacht, wir zaubern den. Wir zwingen, nicht ja, aber zaubern. Wir zwingen den Sommer her. Und zwar, wie gesagt, gnadenlos. Ha! Ja, und wir wechseln uns da ein bisschen ab. Aber Andi ist jetzt schon dran für mich. Ganz klar. Dankeschön, ja. Freitag. Erlebt ihr was? Also, worauf warten wir noch? Letzte Show beginnt. Auf die Plätze. Jetzt geht's los. Jetzt machen wir Deutsche Welle Spezial. All exercises are suitable for every... Hoch in den Bergen über dem Königssee, da haust die Maiden hütet wie im frischen Klee. Hoch auf den sonnigen Matten. Sie ist so fromm und dennoch ungehemmt, so wie der Ball gefühlt ist wie der Hemd. Sie hat das Schweigen im Walde, doch in der Nacht wird dort gemacht, die Leibesfracht hat's mal mit allen, tja tja tja.

Oh, Wahnsinn, hä? Machen wir einen, ja. Ja, Nacho, die darf ich nie vergessen. Ja, ich habe schon mal vorgelacht. Okay. Tatütata. Da kann ich wieder nicht reinreden hier. Nein, nein, nein, Fellfarben. Hey! Also egal, ich gehe jetzt rein. Also, die doofe Witzige. Ein Mann und eine Frau sitzen nebeneinander im Flugzeug. Ganz aufgeregt erzählt die Frau, ich komme gerade von einem internationalen Frauenkongress. Dort haben wir mit ein paar alten Vorurteilen mal aufgeräumt. Nicht die Franzosen sind die besten Liebhaber, sondern die Schwaben. Und nicht die Italiener haben die längsten, sondern die Indianer. Darauf der Mann, der zufällig ein Schwabe war. Entschuldigen Sie, ich habe vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Winnetou Häberle. Winnetou Häberle, genau. Togo, in Togo, ja. Amerikanische Forscher haben in geheimen Genlabors den männlichen Homo sapiens bis zur Perfektion weiterentwickelt. Und was ist rausgekommen? Eine EC-Karte, die den Müll runterträgt. Das ist zu viel wieder. Ruhe. Dankeschön. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Jetzt muss ich mal die Sau rauslassen. Bring the action. Action. You gut. Zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Ihr seid vollkommen richtig. Und jetzt mache ich wieder meine Sommererzwingungs-Jingle-Parade. Sommer-Jingles. Er ist da, der Action-Sommer. Er ist. Hello, this is Radio T. And I'm about to play some hits for all you fellows and ladies and gentlemen out there. Now, who was my next one? Everybody salsa. You see before. Lazy, ich hol ihn mit meinem Traktor ab. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Heiße, Fichte, heiße, lerne ich Palermo. Mann, das ist ja der Wahnsinn. Mal einen, ja. Der Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Skateboard, See Surfen, alles okay. Bei uns am Baggersee, alles im Lot. Nur mit zwei. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, Meister, die soll doch jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau.

Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute heißt Ability. Ability. Wir feiern, weil wir es können. Abi-Party der Anne-Frank-Schule Rastatt. Angebote wieder Getränke bis 24 Uhr. Zwei Clubs geöffnet. Im Black Forest mal wieder Danny Malle. Sein Name ist hoffentlich Programm. Ja, natürlich. Morgen Samstag. Durstlöcher. Der Kult-Techno-Event im Codex. Diesmal mit Ahmed Sendil, Südpunkt und Johnny Salpingidis. Langsam kann ich sogar aussprechen. Kühler, mühsam. Modio, Alexander Zirkel, PA und Jakob Dudek. Codex Club in Aachen. Ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Eintrittspreis, Kampfpreis 8 Euro, all night long. Die After-Hour kostet aber extra dann. Einlass ab 18 Jahre natürlich. Hä? Kostenloser Shuttle-Service vom Bahnhof Aachen zum Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, Freitag, 7. Juni, Moustache Party. Moustache ist die französische Bezeichnung für einen Schnurrbart. Und Abi-Party vom GWS und HLA Bühl. Jeder mit Moustache bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und wer mit Moustache und Nerdbrille kommt, 15 Euro. Na, das ist ein Wort, ja? Alle Moustache, Bärte zählen. Große, kleine, gemalte, als Kette auf dem T-Shirt geschminkt. Einfach alles, was einen Bart hat. Genau. Dann Samstag, 8. Juni, Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Spettles, sexy Go-Go-Boys tanzen sich heiß für euch. Exotische Men-Strip-Show der Extraklasse. Living Tables, lebendes Männerbuffet. Und die Candy Boys erhöhen euren Zuckergehalt. Ja, wow! Codex Club in Aachen. Der neue Donnerstag im Codex. Nerds Gone Wild. We Freak Out. Und zwar, da gibt's Spertel ab jetzt. 10 Euro Freiverzehr für alle mit Schüler- und Studentenausweis. Oder die neue School Card. Bis 24 Uhr immer, ja? 1 Euro Shooter Bar im Obergeschoss. 3 Euro Wodka Energy für nur 4 Euro die ganze Nacht. Smirnoff, eine Flasche, 20 Euro bis 24 Uhr. Eintritt nur 5 Euro. Der neue Donnerstag im Codex. Codex. Ja, ich muss es so oft wie möglich wiederholen, weil nach der Sendung fährt der liebe Charlie zu einem DJ-Auftritt nach Rastatt, Niederbühl, Stadtteil von Rastatt, in der Festhalle. Das ist direkt an der Murgbrücke. Er wird es finden. Und da ist DJ Andy und ich, wir machen im Duo, da wir schmeißen die Party. Und dass das euch besser alles vorkommt, haben wir Palmen aufgestellt. Es gibt Cocktails. Wir zwingen den Sommer herbei. A place where I can really fly by. schalten der Hammer rein, live. You gotta come along and see the people rocking and chiming. Ich habe gerade angerufen, die Leute kommen langsam. Und ich freue mich auf euch nach Schwemmer. Und in der Halle ist kein Rauchverbot. Man darf rauchen. Aha. Bitte besucht mich auch bei Facebook nach Schwemmer. Gebt oben in die Suchzeile ein Charlie 2000 in Buchstaben ein Wort. Und klickt an, dass ihr mich kennen wollt oder dass es euch gefällt, wie auch immer. Ich bin auch bei WKW, wer kennt wen? Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der allerletzte. Ja, genau. Wir wollen Women, oh, oh. absoluter Wahnsinn, ne? Ken Laszlo. Dankeschön für die Mails, die der Chris hat einen Musikwunsch geäußert. Da muss ich schauen, ob ich es finde. Dann gehen Grüße in die Manuela nach Appenweier. Und Susanne und René, die haben sich noch mehr NDW, Neue Deutsche Welle, gewünscht. Ja? Alter, bist du gut drauf, mein Freund und größter Damenschuhverkäufer. Hä? Was ist? Was ist? Weißt du, ich glaube, dass alles hinhaut bis auf eine Sache. Was denn? Sie will wahrscheinlich Sex. Oh, er versöhnt sich mit seiner Frau. Aber da mach's halt er auch. Ich überstehe das überhaupt nur, weil ich auf dem kleinen Fernseher nebenher die Schwarzwaldklinik sehe. Du bist ja total verrückt. Ist niemals. Ein Mann ist ein Mann, das ganze Leben. Eine Frau ist nur so lange sexy, bis sie deine Frau geworden ist. Ja. Verdoppler einschalten. Der Powermotor von Radio O. Attention. We're taking over. Down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines, what's f***ed up and everything's alright. Check my vital signs, know I'm still alive and I walk alone. I can't breathe, no I can't. Mit mir fort, zu einem Staffeln machen nur, was dir gefällt. Und für alle Ewigkeit gehen wir den Weg zu zweit. Bist du noch so weit entfernt? Du bist mein Stern. Du bist für mich der Sonnenschein. Du bist mein Stern, L. Du bist mein Stern, genau. Ich bin das Sexsymbol der 90er. Ja, von was träumst du nachts, hä? Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach nur dran. Bank on the Best. Security Radio. The best in the country. Jeffers had reached his limit. It was now mid-August, which meant he had been separated from Marcia for more than 2 months. Das wollte ich nur kurz anspielen. Die Archies! Sugar, Sugar! Was gibt's denn da? Die Extrawurst. Absolut. Jetzt gebe ich Gas. Jetzt gebe ich Gas. Battle am Freitagabend. Oh Mann, das ist so cool. Hau rein! Hau rein!

Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfeln aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Heute Abend. Codex. Ja, da sperren wir die Waschel auf. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Ability, wir feiern, weil wir es können. Abi-Party der Anne-Frank-Schule Rastatt. Zwei Clubs geöffnet. Im Black Forest ist es dann in Malle mal wieder da. Kampfangebot, Getränke bis für 1 Euro bis 24 Uhr. Dann kommt morgen Samstag. Durstlöscher, Kult-Techno-Event im Codex. Diesmal mit Ahmed Sendil, Zündpunkt und den anderen Durstlöscher-DJs. Eintrittspreis nur 8 Euro all night long. Eine After-Hour, die kostet aber extra Eintritt. Einlass ab 18 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, Freitag, 7. Juni, Moustache Party. Moustache ist die französische Bezeichnung für einen Schnurrbart. Und Abi Party vom GWS und HLA Bühl. Jeder, der mit Moustache kommt, bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Jeder mit Moustache und Nerdbrille kommt, bekommt 15 Euro Freiverzehr. Alle Moustache-Bärte zählen. Große, kleine, gemalte, als Kette auf dem T-Shirt geschminkt. Alles, was einen Bart hat. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Samstag, 8. Juni, Mädelsabend. Alles, was das Herz der Frau begehrt. Sexy Go-Go Boys tanzen sich für euch heiß. Erotische Manstrip-Show der Extraklasse. Dann Living Tables. Lebendes Männerbuffet für die Stärkung der Nacht. Und die Candy Boys erhöhen euren Zuckergehalt, Ladies. Einlass auch für Männer. Hä? Gut, okay. Dann ist ja der neue Donnerstag im Codex. Völlig anders, auch andere Musik ist auch geändert. Spezial 10 Euro Freiverzehr für alle Schüler und Studenten mit Studentenausweis oder die neue Schoolcard bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. 1 Euro Shooterbar im Obergeschoss, 3 Wodka Energy für nur 4 Euro die ganze Nacht. Hey! Und die Flasche Smirnoff für 20 Euro bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Und Nerd, da werden sich gewandert wundern, Nerd, was ist ein Nerd hier? Bei Wikipedia. Langweiler, Sonderling, Streber, Außenseiter, Schwachkopf, Fachidiot. Das trifft voll auf mich zu. Ja. Alles klar. Oh ja, da wäre noch was. Heute Abend ist der liebe Charlie. Gleich nach der Sendung packe ich ganz schnell zusammen und fahre nach Rastatt-Niederbühl zum Sportplatz. Da ist die Festhalle. Da bin ich heute mit DJ Andy aus Rastatt. Wir machen zusammen. Wir swingen den Sommer herbei. Als Hilfe gibt es da jede Menge Palmen, Cocktails und die heißeste Musik. Leute schreien Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn, du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Zeit. Und zwar ganz allein, ja. Es ist Zeit für Party-Alarm! She makes me go, oh, oh. Jetzt machen wir ein ISMC-Spezial. She makes me go, oh, oh. She makes me go, oh, oh, oh. Rang, badang, badang, dang, dang, digi, digi. Think about the way that we live today. Boom, digi, digi, digi, boom, digi, boom. Think about the way that we live today. Flock around the clock non-stop is out. Freitag. Attention! Bring the action. The action. When you mix in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout. So, noch einmal, jetzt habe ich eine Schaltung nach Rastatt. Und ich grüße den DJ Andy. Hallo! Klappt's technisch? Hallo, Andy. Bist du da? Ja, ich verstehe kein Wort. Also, auf jeden Fall, wahrscheinlich gibt's Rückkopplung. Ich grüße alle Nachtschwärmer, die schon da sind. In der Festhalle in Niederbühl-Rastatt, Deutschland. Ich verstehe kein Wort, ich nehme ihn mal raus. All eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say Zweiter Anlauf, Rastatt, Niederbühl. Hallo, Andi. Hallo, Charlie. Ja, grüß dich, hallo. Nach Rastatt, Niederbühl. Da komme ich nachher auch hin. Wie geht's euch da? Wie geht's euch in Rastatt, Niederbühl? Alles klar? Hast du schon ein bisschen Sommerstimmung hergezaubert? Ja, ich höre nichts. Irgendwie gibt es Rückkopplung, weiß ich. Mit Palmen und Cocktails. Ja, genau so ist es. Ja, super. Da freue ich mich. Ich komme nachher gleich nach der Sendung. Ja, ich grüße alle Nachtschwärmer. Was soll ich jetzt in die Menge reinrufen? Ja, Prost, ihr Säcke. Ja, alles klar. Also, tschüss nach Rastatt. Tschüss. Up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring the action. When you hit us in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. Let's dance, let's shout. Shake your body down to the ground. When you hit us in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. You see them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. Wer spielt die beste Musik im Land? Wer ist der beste Musikant? Hit Radio, oh, einfach näher dran. Power Radio. It's time you found out. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Party wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster.

Und eine After-Hour gibt's auch. Die kostet aber extra. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Moustache Party. Freitag, 7. Juni. Moustache. Moustache ist die französische Bezeichnung für einen Schnurrbart. Und eine Abi-Party vom GWS und HLA Bühl. Jeder mit Moustache bekommt 10 Euro Freiverzehr. Jeder mit Moustache und Nerdbrille bekommt 15 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Alle Moustache, Bärte zählen. Große, kleine, gemalte als Kette auf dem Shirt, geschminkt oder einfach alles, was einen Bart hat. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Samstag, 8. Juni, Mädelsabend, morgen in einer Woche. Sexy Go-Go Boys tanzen sich heiß für euch. Erotische Manstrip-Show der Extraklasse. Living Tapes. Lebendes Männerfrüchtebuffet zur Stärkung in der Nacht. Und Candy Boys erhöhen euren Zuckergehalt. Einlass auch für Männer. Dann wird auch noch der neue Donnerstag im Codex Nerds Gone Wild. We Freak Out. Spezial. 10 Euro Freiverzehr für alle, die mit Schüler- und Studentenausweis kommen oder die neue School Card haben. Bis 24 Uhr gültig. Dann gibt's 1 Euro Shooter Bar im Obergeschoss. 3 Wodka Energy, nur 4 Euro die ganze Nacht. Smirnoff, eine Flasche, 20 Euro bis 24 Uhr. Eintritt 5 Euro, Freikarten gültig. Wir wollen feiern. Codex Club in Aachen. Alles klar. Das Radio an. Ciao. Und ich habe schon hundertmal gesagt, nachher fahre ich gleich nach Rastatt Niederbühl. Über uns Hitradio Rohr bekommt man so bis Rastatt rein, je nachdem Empfangslage, auch weiter nördlich. Da bin ich in der Festhalle mit DJ Andy. Und wer noch Lust hat, der kommt hin. Würde mich echt freuen. Genau. Boah, sind das Dinge! Party ohne Ende! Ladies and Gentlemen, welcome to the party zone. Tonight we're gonna move to the groove. Yeah, man. So we back in the club with our bodies. my body. Ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Cause baby, tonight. Schwimmer, wie die Zeit vergeht. Das ist der Wahnsinn. Jetzt haben wir schon 22.56 Uhr. Ich habe nur noch ein paar Minuten. Allen ein schönes Wochenende. Eine schöne Woche nach Schwimmer. Alan, vielen Dank an dich, dass du mich so in Ruhe gelassen hast. Oder hast du noch einen Wunsch? Charlie, verpiss dich nach draußen. Ja, wieso? Wieso? Charlie, komm, jetzt reicht's. Mach Platz. Ein Schuhverkäufer übernimmt jetzt die Sendung. Ja, okay, einverstanden. Freitag, der fantastische Freitag. Charlie 2000 sagt Tschüss. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Wir hier in Deutschland sind immer noch viele, aber nicht so viele, wie wir bisher dachten. Derzeit hat die Bundesrepublik nur rund 80 Millionen Einwohner, wie der Zensus 2011 ergab. Vor der Volkszählung war eine Bevölkerungszahl von 82 Millionen Menschen geschätzt worden. Die Bevölkerung war zuletzt 1987 in der Bundesrepublik und 1981 in der früheren DDR gezählt worden. Zum meteorologischen Sommeranfang. Morgen gibt es weiter viel Regen, vor allem im Süden Deutschlands. Schon jetzt gibt es vielerorts überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. In Teilen Bayerns verursachte der Dauerregen Überschwemmungen. Auf dem Main ist die Schifffahrt wegen des Hochwassers nur noch eingeschränkt möglich. In Thüringen droht bei Sömmer da ein Deich zu brechen. Deutschland und die USA haben die angekündigten russischen Waffenlieferungen an das Regime in Syrien kritisiert. US-Außenminister Kerry warnte nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Westerwelle in Washington vor negativen Auswirkungen auf die Stabilität der gesamten Region. Westerwelle sah in der ARD die geplante Friedenskonferenz in Genf in Gefahr. Gleichzeitig ist es von großer Bedeutung, dass natürlich niemand etwas tut, was ein Zustandekommen dieser Konferenz oder auch einen Konferenzerfolg gefährdet. Das sage ich vor allen Dingen an die Adresse Russlands. Waffenlieferungen an das Regime von Machthaber Assad seien vollkommen falsch.